Die Diebesbande, nennen wir sie Affen, sind auf dem Kriegspfad in den leeren Straßen der Stadt. Ich glaube, dies heißt wildes Leben, um von dem Naschmarkt süße Süßigkeiten, die ihnen nicht gehören, zu stibitzen. Das ist ein riesengroßer Spaß für alle und bietet Nahrungsangebot in Fülle zum Nulltarif plus sich nicht schmutzig machen. Der erste, das ist Hanamu der Wilde, Piratenfürst auf dem Schoß einer Touristin. Die lacht schrill auf, der zieht ja seine Waffe. Huch, P18, sie meinte schon Banane. Der Affe zetert über Stock und glatten Stein. Du siehst, als Gott genießt man Narrenfreiheit.